zum Mörder, eiserkalte Meuchelmörder. Der arme Bischof sah einen Schock. Am Arm den Enkel niedlich, ging er spazieren friedlich, am Weg zu seinem Opferstock. Er starb in Londons Slums, als Opfer Gott verdammt's. Er starb und klagte nicht, fuhr auf zum Himmelslicht. Wir sprechen heilig ihn, seltsam ist ohnehin. Warum bestraft uns Satans Gott? Mörder, Mörder, liegt die Nacht schwer. Mörder, Mörder, fliegt vor Acht her. Mörder, Mörder, keinen Schlaf mehr. Feige Morde in der Nacht. Mörder, Mörder, lässt dein Herz stehen. Mörder, Mörder, wer wird durchdrehen? Mörder, Mörder, schaut das Blut weh. Feige Morde in der Nacht. Und er wird immer in unserem Gedächtnis bleiben. Nicht nur als ein Mann der Güte und der Prinzipien, sondern als ein Freund, der niemals in unseren Herzen ersetzt werden kann. Und als Freund der Chorknaben. Was für eine Lobrede! Haltung bewahren! Ich kann nicht mehr! Es geht doch nichts über einen kleinen Scherz bei der Beerdigung eines guten Freundes, sage ich immer. Habe ich recht? Sie können mir nicht drohen. Ich bin ein General! Mord! Zweiter Mord in London! General Gloss hat den St. Paul umgebracht! Oh mein Gott, schon wieder Mord hier! Ein Gemetzel, reine Mordgier! Der arme General Gloss tot! Und letzte Woche verbrannt des Bischofs Leibchen! Mir scheint, der Kerl sieht ständig gut! Es sind schon zwei, die's drauf! Die Sache ist schauderhaft! Ein Becher Bischofsblut schmeckt ganz besonders gut! Er hat die Oberschicht! Er hat den Arsch nicht dicht! Alle, bis auf zwei. Wann bekommen Sie die übrigen? Morgen Abend. Wofür brauchst du sie? Das geht Sie einen Scheißdreck an. Entschuldigung, es tut mir leid. Ich wollte nur... Geht's dir nicht gut? Es ging mir schon mal besser. Hier in London laufen Mörder frei. Die Zahl geht drauf. In die Schlinge schlagt den Kerl zu Brei. Hängt ihn noch auf. Verliert er seine Nerven, kann man die Jagd verschärfen. Ihn hinter Gitter werfen jetzt. Mörder! Wem wir die Schuld doch geben, er wird im Netze kleben. So, wen haben wir denn hier? Glaube, Liebe, Hoffnung. Und? Wer sind Sie? Der liebe Gott? Niemand, den Sie kennen würden. Daisy, komm schnell hinein. Unverschämtheit! Aus dem Weg, du Kreatur! Das ist meine letzte Warnung. Und das ist meine! So, nun werfen wir mal einen Blick auf dich, du alter Vettel. Bitte! Bitte? Das ist ja wohl das erste Mal, dass dieses Wörtchen über deine Lippen kommt, du Heuchlerin! Neuigkeiten, wieder Morde, schlimmer als die ersten Morde. Das sind schon Nummer 3 und 4. Du musst den Pest dran glauben, bist ja alle schwund der Robin. Auch Archie sieht man nicht mehr hier. Man sitzt sich tief im Grab, hält London schwer auf Trab. Und jetzt war's in Park Lane, trau mich nicht umzudrehen. Bis wir den Mörder stellen, schlägt doch die Panik fällen. Was sollen wir tun? Überraschung, wo fährst du denn hin? Ich fahre nicht, ich flüchte. Kluge Entscheidung. Ich weiß nicht, was man ihnen erzählt hat. Ich habe versucht, sie zu retten, alle beide. Solche Entscheidungen trifft Gott, Theodor, nicht du. Gott und du wissen, dass du es versucht hast. Gute Reise. Danke. Schlechte Neuigkeiten von Gott, Teddy. das Dumme ist, dass du ein Heuchler bist. Gute Reise! Sonst hätten wir das Leben nicht.